kann kaum den Augen trauen, was sie hat mit sich gebracht. Endlose Stille und Schweigen, nichts, das sich mehr regt. Auf die leblosen Körperfelder sich der Schnee samt und leise legt. Ich höre eine Schreiner, die der Wind mit sich bringt. Ich spüre ein Herzenschlagen, das die Erde erbebt. Blut und Tränen zu Eis gefroren, kaum einer, der blieb. Nur die Wälder das Geheimnis bergen von jenem, der euch verliebt. Gefolgt seid ihr ohne zu klagen, einer dem anderen nach. Dort wo die Berge zum Himmel ragen, mancher junge Traum zerbrach. Tausend Sonnen gaben ihnen Geleit, als die Heimat sie rief. Sie waren blutjung und wussten nicht, nein, sie wussten nicht, was geschieht. Stille und Schweigen an jedem toten Mann.